Mittwoch. Ich habe keine Milch mehr. Sie hat keine Milch mehr. Und deshalb weint es. Was hast du vor? Einen anderen Ausweg als wieder zu gewillisieren, das gibt es nicht. Gestern hat es einen Krampf vor lauter Wein. Da habe ich den Finger in Wein getunkt und ihm in den Mund gesteckt. Da ist es wieder eingeschlafen. Glaub mir, die Apotheke der Gewillisianis ist der einzige Ausweg. Wir müssen es tun. Beruhig dich doch. Sie bringt mich um. Bis zum Kotzen. Es schüttet euch weg, das Kind. Warum seid ihr beide bloß so blöd? Deine Mutter und du. Lass da nicht. Komm mal kurz in den Hof. Und nachher gehen wir. Abzählen. Nach dem Roman von Tamta Melashvili. Wie die herumläuft. Schau, der hat sie nicht mehr alle. Eine richtige Schlampe wird das mal. Sitzt den ganzen Tag rum. Die Brust voller Medaillen. Aus dir wird auch mal eine Schlampe. Dabei liegt deine Oma oben im Sterben. Großvater ist auch. Geh ins Haus. Siehst du nicht, sie fliegen wieder. Dass bloß nichts passiert. Ach was. Ich gehe mich umziehen. Und komme gleich wieder. Was ist das für ein Krieg? Das ist kein Krieg. Die einen hier, die anderen dort und mittendrin nichts. Sie werden einen Korridor öffnen. Was? Wer behauptet das? Was für ein Korridor? Die Leute reden darüber. Der Vater meines Klassenkameraden hat es gesagt. Ach was, die werden keinen Korridor öffnen. Du wirst schon sehen. Die werden uns alle vernichten. Werden sie nicht. Sonst hätten sie es schon längst getan. Ach was. Komm, lass uns gehen. Laut mal, Tabak! Schlampe! Schau mal, Knapper. Ist es nicht wunderschön, das Kleid? Du Diebin! Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nichts mitnehmen? Fang nicht schon wieder an. Kapierst du es nicht? Von einer Toten zu klauen ist kein Diebstahl. Woher weißt du, dass sie tot ist? Woher weißt du das? Keine Ahnung. Ich kenne nur ihr verlassenes Haus. Und überhaupt, ich hab satt. Hör auf damit. Schon gut, okay. Ich lass wirklich nichts mehr mitgehen. Das Kleid hat mir halt gefallen. Es ist blau. So wie meine Mutter eins getragen hat. Schon gut. Ist ja gut. Außerdem habe ich eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Heilig. Bring es hinter uns. Dann gibt es die Überraschung. Wieso gehen wir hier lang? Sie werden uns sehen. Andersherum ist es zu weit. Minzo, sie werden uns sehen. Ja, ist ja gut. Sehr gut. Wir nehmen den anderen Weg. Schau dich um. Niemand zu sehen. Hier. Komm mal her. Ich zeig dir was Besonderes. dir erzählt. Na und? Wieso na und? Ein Player. Sogar CDs dazu. Bestimmt haben sie ihn übersehen und hier stehen lassen. Funktioniert sogar. Geil, so viele CDs. Stell die Musik leiser. Das hat schon was, dieses Nest hier, oder? Ja, sicher. Aber stell die Anlage leiser. Komm's knapp, lass uns tanzen, komm schon. Keine Lust. Ach, komm doch. Das ist so toll. Und die Überraschung? Wo bleibt die Überraschung? Warte. Hier, da ist sie. Was ganz Besonderes. Woher hast du die? Mensch, was soll das? Ist das ein Verhör? Sag, woher hast du die Schachtel Zigaretten? Von dem mit den blauen Augen. Bist du wahnsinnig? Bist du dort gewesen? Wieso dort? Mein Gott, ich war unterwegs. Spitzwegerig ausstechen für Oma Lamara. Er war allein am Wachposten und hat mich zu sich gerufen. Ich bin hingegangen. Ninzo. Was denn? Ich habe ihn gefragt, hast du eine Kippe für mich? Und dachte, der gibt mir ein oder zwei. Er hat mir die ganze Schachtel geschenkt. Ninzo, du weißt, wie gefährlich es dort ist. Oder wenn unsere dich gesehen hätten. Ist mir scheißegal. Das ist ein toller Typ. Blöde Kuh. Warum lügst du? Sag. Du bist selber blöd. Quernatze will was mit uns besprechen. Quernatze. Du tust ja gerade, als hättest du den Namen noch nie gehört. Es gibt was zu erledigen, was Wichtiges. Okay. Komm. Hilf mir. Die Bündel vom Schrank holen wir runter. Nein, wir haben uns doch was versprochen. Was haben wir uns versprochen? Na was? Du weißt schon was. Dass du nichts von hier mitnehmen wirst. Wart mal. Erst will ich sehen, was drin steckt. Und dann entscheiden wir. Ninzo. Ich will ja nur sehen, was drin ist. Ich nehme noch nichts mit. Muss mal schauen. Ninzo. Ninzo. Ich hab's satt. Entweder hilfst du mir oder... Überhaupt, deine Anständigkeit steht mir bis hier. Die sind von hier abgehauen, kapierst du das nicht? Das waren nicht so arme Hunde wie wir. Die hatten Geld. Die werden leben, weiterleben. Und ich, Todgeweihte, darf mir nicht mal ihre Lumpen nehmen? Ninzo. Na was? Was? Schau, ich werde alles mitnehmen. Alles, was noch im Haus ist. Ich nehme alles mit. Alles. Okay, okay. Wie du willst. Schon gut. Hier sind noch Frauenkleider. Willst du die auch? Lass mal sehen. Hier. Natürlich will ich die. Schau dir mal an, wie die aussehen. Nehmen wir das auch mit? Klar. Ich werde für Oma Lamara und Opa Saro eine Mondschau veranstalten. Du bist doch dabei, oder? Bitte. Na gut. Lass uns gehen. Das Zeug hole ich später. Gut. Hey, ihr beiden. Was streucht ihr hier rum? Donnerstag. Geht nach Hause. Habt ihr denn keine Angst, dass euch jemand was antut? Wir sind unterwegs, Tante Msia. Spitzwegerig ausstechen. Es wird euch bald nicht mehr danach zumute sein. Dir besonders. Den Spitzwegerig stechen wir für ihre Großmutter aus. Gegen das Wundliegen. Jetzt musst du auch noch deinen Senf dazugeben. Die eine rennt immer der andere nach. Was schreist du denn die Kinder an? Was ist los? Ich schrei sie nicht an. Ich warne sie. Draußen ist Krieg. Und die stromern hier herum. Wir sind unterwegs. Spitzwegerig ausstechen. Was für spitzwegerig? Kommt lieber zum Gottesdienst. Ich gehe jetzt hin. Aufräumen. Sknapper. Willst du nicht im Kirchenchor mitsingen? Uns fehlt die erste Stimme. Natürlich singe ich mit, Tante Dodo. Oh, schaut mal, wer da kommt. Schaut mal, die Blöde. Was schleppt sie denn da? Wer ist das? Das ist Tablo. Kannst du sehen, was sie da anschleppt? Eine Schaufel. Sie schleppt eine Schaufel. Die alte Jungfer war schon immer ein bisschen plemplem. Der Krieg hat ihr jetzt den Rest gegeben. Grüß dich, Tablo. Woher kommst du denn? Aus der Schlucht. Warum läufst du denn mit einer Schaufel herum? In der Schlucht liegt eine Leiche. Das wissen wir auch. Es ist aber nicht unsere Leiche. Es ist nicht unsere Leiche, aber sie stinkt. Egal, wessen Leiche das ist, sie gehört unter die Erde. Hast du sie begraben? Begraben ich? Nein, ich konnte sie nicht anfassen. Hat nur etwas Erde darüber geschaufelt. Wofür schindest du dich denn so, Alte? Die Toten von denen verdienen keine Erde. Tote sind Tote. Bei Toten ist es gleich, ob es unsere sind oder ihre. Die redet immer so ein wirres Zeug. Den Toten hätte sie besser mal liegen lassen sollen. Die Leiche ist am Verwesen. Und dort spielen ja oft die Kinder. Warum haben sie den Toten nicht irgendwo begraben? Warum haben sie ihn liegen lassen? Lass uns gehen. Ich kann das Gelaber nicht mehr hören. Hätte ihn doch gleich der begraben, der ihn getötet hat. Macht's gut. Macht's gut. Komm doch auch in die Kirche, Ninzo. Und bring einen Besen mit. Ich warte auf dich. Wir fangen nicht ohne dich an. Du kannst mich mal. Freitag. Sie isst nicht. Macht den Mund kaum noch auf. Oma Lamara. Schau dir das an. Sieht schlimm aus. Ninzo, sie werden keinen Korridor öffnen. Wer behauptet das? Die Piralishwilis. Sie haben es von Gotsatze und aus dem Radio. Ninzo, heute muss ich es tun. Gut, tun wir es heute. Bin sofort fertig hier. Dann können wir gehen. Es stirbt uns weg. Ich bin gleich fertig, Sknappi. Dann gehen wir. Gut. Hörst du, wie sie atmet? Wie? Kaum noch. Es ist heiß. Ja, kann sein deswegen. Hilf mir mal. Setzen Sie hier rüber. Oma. Oh Mama. Komm schon. Wir wollen was essen. Iss was, Omi. Oh Mama. Mach mal den Mund auf. Vielleicht kann Sauer sie füttern. Ach, da traut sich gar nicht mehr in ihre Nähe. Glaubst du etwa, die lässt ihn an sich ran? Ich glaube, sie hasst ihn. Was du nicht wieder alles denkst. Keine Ahnung. Omilein, mach doch mal den Mund auf. Bitte. Das wird schon wieder. So wie damals. Weißt du noch? Als sie dann doch wieder gegessen hat? Omilein! Schau mal her. Bin ich nicht hübsch? Total. Schau mal, Oma, mal. Schau mal. Sehe ich nicht gut aus? Lamara? Lamara. Was ist? Sie weint. Sie weint schon wieder. Lamara. Ich kann nicht mehr, wenn ich nur wüsste, warum sie weint. Scheiße. Mann, scheiße. Bringen Sie rein. Dann können wir gehen. Mittwoch. Da stinkt was. Ja, es stinkt wirklich. Es kommt aus der Schlucht. Komm, wir sehen mal nach. Lass, bitte. Mir ist eh schon zum Kotzen. Knappi! Was ist los? Sieh mal. Pfui. Was ist das Weiße? Wer weiß, vielleicht das Gehirn? Ich muss gleich kotzen. Und das ist keiner von uns. Woher willst du das wissen? Was heißt woher? Schau dir die Uniform an. Lass uns gehen, Knappi. Mir ist schon ganz schlecht. Was wird aus der Leiche? Soll ich die etwa begraben? Eigentlich müssten die Anwohner neben der Schlucht das machen. Könnt ihr mal bitte herkommen, ihr Lieben? Donnerstag. Was die wohl von uns wollen? Lass uns hingehen. Komm schon. Könntest du ihr bitte die Schuhe ausziehen, mein Kind? Ich kann mich nicht mehr bücken. Wir waren beim Arzt. Haben sie euch durchgelassen? Ja, als sie meinen Bauch gesehen und wir drum gebettelt haben. Wann ist es denn soweit? Bald. Wie alt bist du denn, Kind? 13. Meine Güte, du siehst aus wie 18. Ja, sie ist auch 13. Wie klein sie ist, besonders neben dir. Ja, sie ist eben noch ein Kind. Hatte nicht mal die Regel. Minzo. Und du? Ich? Klar habe ich die Regel, schon seit einem Jahr. Ninzo. Guck nicht so, Knappi. Wir sind unter uns. Das sind Frauensachen. Du bist so gemein, weißt du das? Wir müssen weiter, Tante Nelly. Auf Wiedersehen. Macht's gut, Mädchen. Und vielen Dank. Siehst du das Fenster? Freitag. Da passt nur du durch. Du hast Glück. Großes Glück. Mussten die den Wachposten ausgerechnet neben der Apotheke aufstellen? Hör gut zu. Du gehst durch den Hinterhof und dann kletterst du durch das scheiß Klofenster. Pass aber auf, dass da keine kaputten Scherben rumliegen. Und bleib mir bloß nicht stecken. Nimm zu, bitte. Mir ist schon total schlecht. Weißt du noch, wo die Babynahrung liegt? Ja. Gehen wir jetzt. Mir ist kotzübel. Gut. Komm, lass ihn schaukeln. Gut. Knappi, hör mir zu. Wenn du im Haus der Gvelisianis bist, bin ich ganz in der Nähe und warte, dass du rauskommst. Angenommen, es passiert was. Und sie sehen uns. Wer weiß, für wen oder was sie uns im Dunkeln dann halten. Sie könnten auf uns schießen. Verstehst du? Wir müssen laut schreien, dass wir Kinder sind. Dann werden sie nicht auf uns schießen. Kapierst du? Und wenn wir über das Feld gehen? Hast du sie nicht mehr alle? Über das Feld traut sich keiner mehr. Nicht mal die Wachleute von hier. Es ist Fermin, falls du dich erinnerst. Naja, von dort wäre es viel einfacher. Der Wald ist auch gleich daneben. Was ist, wenn sie auf uns schießen? Werden sie nicht. Willst du eine Kippe? Mittwoch. Siehst du nicht? Wir sind hier zu zweit. Wenn du welche hast, kannst du uns beiden eine anbieten. Ich habe eine ganz wichtige Sache. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Drück doch endlich raus damit. Schau mal an, das Mäuschen. Um was für eine Sache handelt es sich denn? Ich weiß schon. Es geht um Stoff. Um Stoff? Wisst ihr noch, wer Medo war? Medo. Mediko. Die Hure? Genau die. Sie ist verschwunden. Schon seit einer Woche. Und keiner weiß, wo sie ist. Sicher von jemand getötet. Medo hat das Zeug hin und her transportiert. Zwischen hier und dort. Rat mal, wie sie es rübergebracht hat. Sie hat sich das Zeug da oben reingesteckt. Und was ist mit uns? Ich hab gleich an euch gedacht. So klein wie ihr seid, wird euch niemand verdächtigen. Da steckt verdammt viel Kohle drin. Im Ernst. Ihr müsst das Zeug nur durch den Wald und über die Grenze bringen. Durch den Wald? Geht's dir noch gut? Moment, durch welchen Wald? Durch den dort. Der hier ist vermint. Da sind auf beiden Seiten Posten stationiert. Unsere und die von denen. Ja, darum geht's doch. Man muss an beiden vorbei. Deren Stoff und unsere Käufer. Man muss direkt am Posten vorbei. Und falls man euch erwischt, sagt ihr, Onkel, wir sind Pilze sammeln und haben uns verlaufen. Pilze sammeln? Ja, Pilze sammeln. Was ist denn daran so komisch? Warte mal. Angenommen, wir sammeln Pilze. Aber wie bringen wir das Zeug dann rüber? Könnt ihr es denn so wie Medo? Sei bloß anständig. Ihr bringt es einfach so rüber. Ihr seid noch Kinder. Kein Mensch wird euch verdächtigen. Hast du mal Feuer? Lass uns morgen gehen. Aber wir kriegen noch heute einen Korb voll Pilze. Und die Hälfte des Gewinns morgen Abend an dieser Stelle. Na gut. Wird gemacht. Gib mir einen Bonbon. Ich hab solchen Hunger. Donnerstag. Hätte ich doch auch eins mitnehmen können. Jetzt gib schon her. Da, bitte. Auch noch eins zum Lutschen. Du bist unmöglich. Warum die Alten bloß immer Lutschbonbons haben? Wäre doch besser, er hätte uns ein Schokoladenbonbon gegeben. Er hat uns gegeben, was er da hatte. Schau mal, was ist denn mit dem Kleinen los? Was ist, Kleiner? Hat der Kindergarten zu? Was ist? Sag mal, was machst du denn hier? Weiß deine Mutter, wo du dich so rumtreibst? Meine Mutter ist nicht zu Hause. Und wo ist sie? Sie ist nicht da. Sie kommt aber bald wieder. Hier, für dich. Junge, bedank dich doch wenigstens. Lass ihn. Danke. Schmeckt's? Ja. Ja, es schmeckt. Wo ist deine Mutter? Weißt du, wer seine Mutter ist? Gogola. Das ist Gogolas Junge. Wo ist denn deine Schwester? Zu Hause. Allein? Ja. Ja, sie schläft. Und warum stehst du hier rum? Ich hab doch gesagt, sie schläft. Na und? Irgendwann macht sie auf. Mach dich lieber gleich auf den Weg. Ich geh ja schon. Warum gibt er denn das Bonbon zurück ins Papier? Was machst du denn da, Bengel? Ich werde später fertig essen. Ich habe ja jetzt schon dran gelutscht. Du hast doch noch mehr Bonbons von uns bekommen. Die gebe ich meiner Schwester. Habt ihr noch welche? Gib sie ihm. Ich habe ihm schon alle gegeben. Wie heißt du denn? Georgi. Bald haben wir sehr viele Bonbons, Georgi. Und die geben wir dir dann, hörst du? Viele? Ja, bald. Wenn der Krieg zu Ende ist, fehlt's uns an nichts mehr. Der Krieg geht zu Ende? Na klar geht der zu Ende. Er kann doch nicht ewig dauern. Gut, danke. Er glaubt es nicht. Freitag. Knappi? Meinst du, mein Vater ist vielleicht schon tot? Ach was. Lamara liegt ja am Sterben und wimmert immer zu. Mein Junge, mein armer Junge. Pausenlos. Ich denke... Was denkst du? Ich denke, vielleicht ahnt sie was. Kann auch sein, dass sie was ahnt. Vielleicht ist was passiert. Ich bin doch nicht rum. Schau. Dem Vogel da. Dem ist der Kriegsschnurz egal. Hat er es nicht gut? Ja. Der ist glücklich. Wenn man ganz lange, ohne mit den Wimpern zu zucken, in den Himmel schaut, sieht man Gott. Und? Hast du ihn gesehen? Nein. Ich auch nicht. Kommt ein Vogel geflogen, setz sich nieder auf mein Fuß, hat ein Zettel im Schnabel. Was ist? Nichts. Ich muss nur mal kurz auf das Schulklo. Kommt ein Vogel geflogen, setz ich nieder auf mein Fuß, hat ein Zettel im Schnabel von der Mutter. Was ist? Nichts. Warum weinst du? Snappy. Bist du verrückt? Wieso weinst du denn? Hast du etwa Angst? Du brauchst doch keine Angst zu haben, wo du so leicht bist wie ein Vogel. Du gehst da rein, kommst wieder raus und keiner merkt was. Wer soll dir denn was tun, so leicht wie du bist? So ein Vöglein. Du bist ein Vogel, verstehst du? Ein Vogel. Ganz oben am Himmel bist du, Knappi. Ein Vogel, hoch oben im Himmel. So. Siehst du? Und warum heulst du? Meine Augen tun weh, weil ich zu lange in den Himmel gestarrt habe. Mittwoch. Opa Alexi. Ich bin's. Knappi. Komm nur rein, mein Kind. Komm schon. Ach, du bist nicht allein. Wer ist denn bei dir? Opa Alexi. Ich bin's. Ninzo. Ach, du bist es, Ninzo. Ujas Tochter. Ja. Nehmt euch Pfirsiche, Kinder. Nehmt euch. Die sind aus meinem Garten. Danke. Was wolltest du, Opa Alexi? Dort, wo du stehst, nennst du mein Kind, liegt ein Gebetbuch. Bring es mal her. Sag bloß nicht. Du musst ihm daraus vorlesen. Ich werde noch verrückt. Sei leise. Und dort sind noch Papier und Stift. Es geht mir um dieses Gebet. Es steht da in sehr kleiner Schrift. Kannst du es mir bitte in großen Buchstaben abschreiben? Abschreiben geht ja noch. Sei leise, er ist doch nicht taub. Welches Gebet, Opa Alexi? Vater unser, der du bist im Himmel? Nicht das Vater unser, mein Kind, sondern dieses Gebet für die Verstorbenen. Im Buch steht es so klein geschrieben, ich kann es gar nicht mehr lesen. Ein Gebet für meinen Gurita. Wenn ich schon sonst nichts mehr für ihn tun kann, dann lese ich wenigstens das Gebet. Und du, Sknapi, würdest du mir meine Geige bringen? Ja, sicher, Opa Alexi. Geige spielen kann man ja auch fast blind. Hier. Danke, mein Kind, danke. Recht, Opa Alexi. Schau mal, ist das gut? Ist das groß genug? Ja, ja, so ist es gut. So kann ich lesen. Geschrieben, Opa Alexi. Schau noch mal drauf. Das ist gut. So kann ich es lesen. Danke, mein Kind. Dank dir. Wir gehen jetzt, Opa Alexi. Wolltest du noch was? Nein, mein Kind, nichts weiter. Warte, warte mal. Dort auf dem Schrank liegen Bonbons. Nehmt euch welche. Nein, danke, Opa Alexi. Dann nimm doch, nimm. Dann nimm schon. Lass uns gehen. Gut, wir nehmen uns ein paar. Dann nehmt euch viele. Nehmt euch alle mit. Wir wollen nicht mehr. Danke. Donnerstag. Bist du von hier, Mädchen? Ja. Hast du denn niemanden, der auf dich aufpasst? Ich war Milch holen bei Verwandten. Warum versteckst du die Milch? Ich nehme sie dir doch nicht weg. Mhm. Es gibt 3 Tote bei euch. Hier die Papiere. Was soll ich damit? Kennst du Merab? Merab Gotsatze. Übergib ihm die Papiere, alles andere erledigt er. Na, komm, nimm schon. Gut. Schau nicht so, Mädel. Dein Vater ist nicht dabei. Du bist doch Borias Tochter, oder? Mhm. Na also, er ist nicht dabei, es sind andere. Nicht öffnen und reinschauen, verstanden? Gib ihm direkt Merab. Die Toten gehen dich nichts an. Wohin gehst du denn, Mädel? Auf die Brücke. Komm mal her. Was ist? Ich muss dir was sagen. Deiner Freundin, die kaum noch in ihre Haut passt, kannst du ausrichten, dass sie sich anständiger aufführen soll. Nur weil Krieg ist, heißt es noch lange nicht, dass wir nichts mitkriegen. Was ist denn passiert? Sie treibt sich übelst mit denen da drüben rum. Wenn es sich bei den Unsrigen herumspricht, bringt man sie um. Wenn du ihre Freundin bist, dann halte sie davon ab. Und wenn nicht, dann treib dich auch nicht mit ihr herum. Gut, Tante Nathila, ich werde es ihr sagen. Thank you. Donnerstag. Wie spät ist denn jetzt? Warum verspätet er sich? Als wenn wir nichts anderes zu tun hätten. Wart's ab, er kommt schon. Na gut. Ich glaube, er mag dich. Ach ja? Meinst du wirklich? Was weiß ich? Du gefällst dir sowieso allen. Ach ja? Ja. Deswegen. Wegen deines großen Busens. Du Blöde. Was ist schon dabei? Du willst schon auch noch einen kriegen. Wozu eigentlich? Ist dir nur eine Last. Du bist bloß neidisch, weiter nichts. Neidisch? Worauf soll ich denn neidisch sein? Dass alle mich anschauen. Darauf. Kommt drauf an, wie man dich anschaut. Was meinst du damit? Und nichts. Lass gut sein. Du bist ja nur neidisch. Weiter nichts. Denk bloß nicht, dass die Leute blind sind. Nur weil Krieg ist. Sie ist total süß. Lass die Katze in Ruhe. Komm, gib sie mir mal. Was hast du mit der Katze vor? Warum quälst du sie so? Sie ist krank. Wir haben sie in der Schlucht gefunden. Völlig egal. Lass sie los. Was wollt ihr mit der Katze? Ich sag doch, gib die Katze her. Hau ab. Gib sofort die Katze her, du Bastard. Fass sie nicht an, ey. Du fass dich an, wenn ich will. Und jetzt gib sie mir. Ninzo, weißt du was? Gib sie mir. Du bist eine echte Schlampe. Gib sie mir. Ninzo, du Schlampe. Du denkst wohl, dass ich nichts weiß, hä? Gib sie mir. Ich hab dich gesehen. Du bist eine echte Schlampe. Was sagst du da, Junge? Ich habe ja selbst gesehen, was du mit dem Mann am Wachposten gemacht hast. Du bist ein echtes Dreckstück. Wiederhole, was du gesagt hast, du Bastard. Wiederhole es. Wiederhole es. Wiederhole es, hä? Wiederhole es. Lass ihn, lass ihn. Lass ihn. Oh. Lass mich los. Lass ihn. Ich bring ihn um. Das werdet ihr büßen, ihr Schlampen! Tante Melano, ich komm die Milch abholen. Donnerstag. Hast du eine Flasche dabei? Ja, hier ist sie. Warte hier auf mich. Ich bring sie sofort. Hier die Milch, mein Kind. Wollt ihr mich nicht erschießen? Feuer und Asche dir! Er schreit wie wild herum, seit er seinen Fuß im vorigen Krieg verloren hat. An den vorigen Krieg kann ich mich nicht erinnern. Wie geht's deiner Mutter? Hat sie denn gar keine Milch mehr? Nein. Fickt eure Mutter! Fickt euch alle! Was will er denn jetzt mit dem Maschinengewehr? Fick die alle! Wenn Krieg ist, soll Krieg sein! Komm runter! Komm runter, mein Kind! Leg dich hin! Wenn ihr nicht schießt, schieß ich! Leg dich neben mich auf den Boden! Vergiss die Milchflasche, Wenn Kind! Wenn ihr nicht auf mich schießen wollt, werde ich eben schütze dich und dreh dich auf den Bauch! Ihr wollt Krieg! Ich laufe ins Haus! Dann bekommt ihr Krieg! Zum Teufel mit dir! Fickt eure Mütter! Ah. Zum Teufel mit dir! Au. Freitag. Deine Lippe ist aufgeplatzt. Leg dir das Taschentuch drauf. Sag mir hinzu. Sag mir eins. Hat er die Wahrheit gesagt? Leg dir das drauf. Sonst schwillt sie an. Sag's mir. Sag's mir. Nein. Schwör es. Ich sag doch nein. Du kannst es glauben oder auch nicht. Sag's mir hinzu. Sag es mir. Ich bin immer noch deine Freund. Ich sag doch nein, nein und nochmal nein. Gib mir das Taschentuch. Na gut. Ich bin so oder so deine Freundin, Ninzo. Leg dir das drauf. Du musst die Stelle kühlen, sonst schwitzt sie an. Oder willst du deiner Mutter wieder Märchen erzählen? Das wird dir überhaupt nicht auffallen. Sie merkt sowieso nichts mehr. Komm, wir gehen. Warte. Du bist schmutzig. Dir klebt noch der ganze Staub im Gesicht. Ninzo. Was ist? Ich werde niemand sagen, was am Wachposten passiert ist. Donnerstag. Wir haben Hunger, Onkel. Deshalb sind wir Pilze sammeln gegangen. Ich bin nicht dein Onkel. Entschuldigung, Onkel. Ninzo. Ruhe. Ihr redet nur, wenn ihr gefragt werdet. Und erzähl uns mal, wie alt du bist. Sag mal, willst du auch was? Bloß nicht. Es verbrennt mir die Kehle. Ich hab dich gefragt, wie alt du bist. 13. Und du, Mädchen? Ich auch. Ich bin auch 13. Wisst ihr denn in eurem Alter nicht, wo man herumlaufen darf? Wisst ihr nicht, was hier los ist? Nein? Was für Pilze! Verdammt, was für Pilze! Hey, jetzt reg dich doch nicht so auf. Keiner weiß, wann sie uns angreifen. Was für Pilze, Mann! Verdammte Scheiße, was für Pilze! Zu Hause sind alle hungrig. Auch mein kleiner Bruder. Wir haben lange überlegt und sind dann Pilze sammeln gegangen. Pilze! Das hier ist kein Kindergarten und auch nicht die Schule. Hier ist Krieg. Ihr vergesst wohl, dass Krieg ist. Es ist Krieg. Ja, das wissen wir. Mein Vater ist im Krieg. Ihre auch. Wie heißt du? Wer seid ihr überhaupt? Wie heißt ihr? Ich bin Ketevan Gadavatze. Ninzo Rogawa. Vornamen haben sie schon wie die Heiligen. Bist du etwa mit Otja Rogawa verwandt? Ich bin seine Tochter. Die Tochter? Seine Tochter? Warum schaust du mich so an, Onkel? Wie schaue ich denn? Du schaust mich irgendwie an. Warum hast du das gesagt? Ist was mit meinem Vater? Was denn? Ist ihm was passiert, wovon ich nichts weiß? Verdammte Scheiße! Verdammt, halt dir den Mund auf! Hilf mir doch, hier den Mund aufzumachen! Scheiße, wir brauchen Wasser. Wir brauchen hier Wasser. Ne? Verdammt, draußen vor der Tür. Draußen vor der Tür steht ein dreckiger Eimer. Los, hol ihn, Gehör. Eine Scheiße. Sie hat Epilepsie. Das kommt auch und zuvor. Verdammte Scheiße, jetzt fehlt nur noch, dass sie hier stirbt. Jetzt haut ab. Aber ganz schnell. Ab mit euch. Los, steh auf. Jetzt haut endlich ab. Ich glaube, jetzt sind wir in Sicherheit. Ich bin ganz nass. Gib mir den Korb. Ich steck mir den Stoff in den BH. An die Pilze? Die fressen die Wildschweine. Na, Knappi, habe ich das nicht toll hingekriegt? War ich nicht richtig spitze? Ja, ja. Warst du. Gib's zu. Ja, ich geb's dir zu. Jetzt, Knappi? Was ist eigentlich Epilepsie? Nichts. Scheiß drauf. Freitag. Schau, es hat Ausschlag bekommen. Schau doch, wie es aussieht. Es ist fast am Husten erstickt. Schau, wie es aussieht. Es ist fast erstickt in meinem Arm. Einfach so. Mami, Weine nicht. Siehst du, es lebt noch. Es atmet. Weine nicht. Sonst wacht es wieder auf. Wenn es aufwacht, weint es wieder. Dann erschieß mich doch, bitte. Erschieß mich einfach. Wenn du willst, auch das Kind. Erschieß uns alle beide, ja? Mami, wein doch nicht. Du wächst es noch auf. Der Tee ist fertig. Ich bring ihn dir. Nimm das weg. Trink, Mutter, trink. Vielleicht geht's dir dann besser. Stell das weg. Na gut. Ich stell dir den Tee auf den Tisch. Dann kannst du trinken, wenn du willst. Ich muss jetzt los. Wohin gehst du jetzt noch so spät? Ich bin bald wieder zurück. Wenn ich nur wüsste, wo du dich herumtreibst. Hängst sicher den ganzen Tag mit der da herum. Mit der, die ohne Mutter aufgewachsen ist, oder? Muss denn jeder gleich wissen, dass du auch niemand hast, der auf dich aufpasst? Mutter. Wen hast du schon? Niemanden. Weder Mutter, noch Vater, noch sonst wer. Nur einen Säugling als Bruder. Einen Bruder hast du doch, der stirbt dir bald weg. Mutter, Mutter, du wächst ihn auf. Verflucht sei dein Vater, dass er uns hier allein hat sitzen lassen. Wenn ich nur wüsste, ob er lebt oder nicht. Er lebt, Mami. Sie haben die Liste der Toten gebracht. Ich habe sie selbst gelesen. Er ist nicht dabei. Sag, wozu brauche ich ihn lebend, wenn mir das Kind wegstirbt? Freitag. Entschuldige. Ich kann doch nicht mitkommen. Sie liegt im Sterben. Jetzt liegt sie wirklich im Sterben. Wo ist Sau? Im Keller. Er schnitzt ein Fass. Komm nicht mal hoch. Und was wirst du machen so allein? Keine Ahnung. Ich bind ihr das Kinn hoch. Weißt du, wie sie atmet? Wie wenn sie dabei die Seele aushaucht. Hast du keine Angst? Nein. Ich habe keine Angst. Gut, ich gehe. Was soll ich denn tun, Snappy? Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ich gehe schon allein. Macht nichts. Weißt du, was passiert ist? Was? Du glaubst es nicht. Komm, mach mal die Tür zu, so halb. Kommen Sie mal her. It's Clappy. Wow. Ich fass es nicht. Du bist jetzt eine richtige Frau. Bin ich. Jetzt können wir zusammen mit den Typen losziehen. Blutest du stark? Ja. Tut's hier weh? Nein. Hier auch nicht? Nein. Muss denn alles heute passieren? Na gut. Ich gehe jetzt. Jetzt, Knappi. Was ist? Weißt du, hier das Kinn hochbinden muss? Nein. Freitag. Inzo, die schießen auf mich. Sie kommen. Ja, sie kommen. Sie schießen auf mich. Warte. Ich bin noch ein Vogel. Abzählen. Nach dem Roman von Tamta Melashvili. Mit Gloria Endres de Oliveira, Jella Hase, Hannes Stelzer, Theresa Berlage, Julia Kreusch, Brigitte Janner, Ingrid Stein, Gerlinde Dilge, Birte Schnöing, Daniel Michel, Harald Hallgard, Irmgard Jedamzig, Barbara Focke, Jan-Peter Heine, Wladimir Pavic, Christian Lesjak, Dennis Mohin, Julius Stürmer, Tore Kühl und Henry Stange. Geige Olivia Jablonski. Technische Realisation Dominik Blech und Angelika Körber. Regieassistenz Ingrid Grabenwarter und Anne Abendroth. Bearbeitung und Regie Elisabeth Putz. Produktion NDR und ORF 2013.